In der deutschen Sprache gibt es den Satzakzent und die Satzmelodie. Der Satzakzent ist ein Wort im Satz, das der Sprecher stark betont. Zum Beispiel: Heute bin ich so müde. Oder: Heute bin ich so müde. Die Satzmelodie zeigt, wie eine Äußerung gemeint ist. Als neutrale Aussage, als Bitte oder Aufforderung oder als neutral gesprochene W-Frage. In diesen Fällen geht die Melodie am Satzende nach unten. Dabei ist es wichtig, wie die Melodie nach dem Satzakzent verläuft. Hören Sie dazu Beispiele. Heute möchte ich am liebsten nur schlafen. Das ist eine neutrale Aussage. Die Melodie geht am Satzende nach unten. Warum denn? Das ist eine neutrale W-Frage mit einem Fragewort, zum Beispiel wer, wo, wie. Auch hier geht die Melodie nach unten. Ich glaube, das ist die Frühjahrsmüdigkeit. In dieser neutralen Aussage geht die Melodie wieder am Satzende nach unten. Dann solltest du mehr Sport machen. Oder mach einen langen Spaziergang. Auch bei Aufforderungen oder Bitten sinkt die Melodie am Satzende nach unten. Machen Sie jetzt Übung 25 in Ihrem Begleitheft. Welche Sätze sind neutrale Aussagen? Welche sind Bitten oder Aufforderungen? Welche sind neutrale W-Fragen? Hören Sie zu und kreuzen Sie an. Alina, ich muss heute noch dringend in die Stadt. Warum denn? Ich muss noch zur Post gehen. Was musst du denn dort machen? Ein Paket abgeben. Aha, bring mir doch bitte ein paar Briefmarken mit. Wie viele brauchst du denn? 10 Stück. Gut. Gib mir mal bitte etwas Geld mit. Sie hören diesen Dialog noch einmal. Wiederholen Sie jetzt die Sätze nach dem Signal. Achten Sie dabei darauf, am Satzende geht die Melodie nach unten. Alina, ich muss heute noch dringend in die Stadt. Warum denn? Ich muss noch zur Post gehen. Was musst du denn dort machen? Ein Paket abgeben. Aha, bring mir doch bitte ein paar Briefmarken mit. Wie viele brauchst du denn? 10 Stück. Gut, gib mir mal bitte etwas Geld mit. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im Juni geht es in unserem Spezial um Computer, Apps und Co. Lernen Sie das Wichtigste für Ihr Deutsch rund um die digitalen Medien. Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Barbara und Peter Veit.